Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Freitag, wie immer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Alexandra und sie ist 37. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Domian. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's bei dir? Ja, du hattest gestern in der Sendung das Thema von einer Teilnehmerin. Da ging es um Betrug und um viel Geldverlust innerhalb einer, ja, ich sag mal, vorgetäuschten Beziehung. Und das ist mir auch widerfahren in einem ganzen Jahr. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das überhaupt zu realisieren. Weil das sehr geschickt eingefädelt worden ist. Also im Klartext, ein Mann hat dich betrogen, finanziell. Ja, auf mehreren Ebenen aber auch, genau. Erzähl mal genauer, was passiert ist. Ja, also ich wohne in einem, sagen wir mal, etwas überschaubaren Ort und habe dann in der weitläufigeren Nachbarschaft gedacht, dass ich jemandem aus einer Zwangssituation helfen könnte. Weil er mich um Hilfe gebeten hatte, ausdrücklich. Ja, ein Mann, wie alt war der Mann? Der ist so alt wie ich. Ja. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese Hilfe gar nicht benötigt worden ist und dass er mich als Mittel zum Zweck benutzen wollte für seine Vorhaben. Ah, also ihr hattet keine Beziehung miteinander? Ich wollte keine Beziehung. Ich kam gerade aus einer etwas schwierigen Beziehung zu einem deutschen Freund. Das hatte ich beendet. Und war also da, sagen wir mal, bedient. Und das hatte ich ihm dann auch blöderweise von Anfang an direkt unmissverständlich zu verstehen gegeben. Und das hat ihn, sagen wir mal, in seinem Ehrgeiz angefeuert. Und das Ganze ist im Grunde ein Selbstläufer geworden. Also er wollte dann mehr, aber du hast gesagt, nein, das möchte ich nicht. Genau. So, aber zu dem Betrug. Was genau hat er, was hat er gemacht und was hat er bei dir abgezogen? Wie viel Geld und überhaupt? Ja, also es ist so gewesen, dass ich ich habe also wieder einen Führerschein, Auto und bin dann gefragt worden, ob ich ihn zu verschiedenen Freunden, Bekannten fahren könnte. Das war dann für mich selbstverständlich. Die Kosten, die habe ich dann quasi vorgeschossen, habe das dann im Grunde letztendlich alles subventioniert. Er hat mir dann immer mal wieder am Anfang auch 10 Euro hier oder da zurückgegeben. Aber das Ganze war eben sehr geschickt aufgebaut, weil er hat immer wieder auch versucht, dann bei mir zu landen und ich habe mich dann letztendlich auch in ihn verguckt. Das ist also meine eigene Doofheit vielleicht gewesen, Liebe macht blind oder Verliebtheit, rosa-rote Brille. Und dann ist es so weit gekommen, dass ich dann so in meinen Gefühlen schon verwickelt war, dass ich letztendlich von ihm dann präsentiert bekommen habe, er müsste mir noch was gestehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er sehr kriminell ist und dass er also große Drogengeschäfte gemacht hat in Absprache mit seiner Familie und eine Haftstrafe angestanden hatte im offenen Vollzug. Kommen wir aber mal zu dem Punkt, wo er dich und wie er dich noch weiter abgezogen hat. Also die paar Mark 50 fürs Benzin, okay, geschenkt. Nee. Also ich habe insgesamt sind es knapp 8.000 Euro. Ich habe eine größere Rückzahlung bekommen aus einer Schmerzensgeldgeschichte. Und das ganze Geld hatte ich dann letztendlich über ein Jahr in diese ganzen Aktionen mit ihm investiert. Aber sag doch mal ein Beispiel. Also der Aufhänger war im Grunde, dass er mir gesagt hatte, ja, ich müsste ihm helfen. Er bräuchte unbedingt eine eigene Wohnung und ich sollte eine Wohnung ihm helfen anzumieten. Seine Eltern würden ihn traditionell nicht loslassen und ja, und er wollte sich da jetzt eben selbstständig machen. Also du hast für den eine Wohnung angemietet. Richtig, genau. Auf deinen Namen, und das lief dann auch, genau. Dementsprechend musstest du die Wohnung auch zahlen. Richtig, genau. Was hast du noch Geld ausgegeben für ihn? Ja, also ich habe Geld ausgegeben für halt diese ganzen Fahrten. Also es waren halt immer 50 Kilometer hin und zurück in die JVA. Also wir haben uns dann manchmal in der Woche dreimal gesehen, weil ich ihn ja regelmäßig dann gefahren habe. Mhm. Und das hat sich natürlich dann hoch summiert. Das ist das eine. Und dann habe ich ihm ja auch Geschenke gemacht und so weiter. Also ich bin so ein klassischer... Also du bist ihm auch auf den Leim gegangen. Dann hast du dich ausgedrückt. Ja, genau. Und dann hast du dich auch noch verliebt in ihn. Aber ist es denn, ja, am Anfang dachte ich, dass es zu keiner Beziehung gekommen ist, aber dann ist es doch ein bisschen... Das hat sich dann entwickelt, genau, ja. Weil er hat mir dann erzählt, die ganze Zeit, er sei von seiner Ex, hat immer seine Ex genannt, seine Ex, er sei von ihr geschieden und ich habe das so nicht richtig durchblicken können. Und es hat sich dann aber auch Monate später herausgestellt, dass er tatsächlich noch verheiratet ist und das mit seiner eigenen Cousine. Okay. Also und das heißt im Klartext, du bist richtig in eine Lüge hineingefallen bei dem. Alles war Lüge. Domian, ich bin richtig verarscht worden. Ja, und ich habe das Gesicht von mir selber verloren. Mhm. Also und es ging erstmal um 8.000 Euro, die hast du, sie waren futsch erstmal. Ja, ja. Dann bist du belogen und betrogen worden. Ja. Du hast Geld zurückbekommen, hast du gerade gesagt? Ich habe kein Geld zurückbekommen. Ich habe ab und zu mal am Anfang, um das Vertrauen vielleicht auch aufzubauen, sag ich mal. Nee, du meintest gerade Schadenersatz, irgendwas. Ach so, das Geld, was ich hatte, das war aus einer Schmerzensgeld-Unfallgeschichte. Schmerzensgeld. Richtig, genau. Das hat man dir zugesprochen. Das heißt, das Ganze ging vor Gericht dann auch noch. Nee, also das ist unabhängig davon. Ne, das hat sich in der Zeit, hatte ich dieses Geld eben zur Verfügung, ne, als ich ihn... das hat mit ihm nichts zu tun, dieses Schmerzensgeld. Das stammt aus einer anderen Geschichte. Irgendwie. Das stammt aus einer anderen Geschichte, Ach so, okay, genau. Okay, jetzt muss man vorsichtig sein, sonst ist es verwirrend. Im Klartext, du hast dieses Geld ist weg. Das Geld ist weg. Der Typ ist jetzt im Knast. Der war im Knast und der ist, der hat eine Sucht vorgetäuscht, nachweislich. Mhm. Das ist gesetzlich bei uns dann so geregelt, dass man eine Therapie statt Strafe machen kann. Und das hat er sich also als Sozialleistung erschlichen. Mhm. Und in Wirklichkeit sind sehr viele Gelder aber vorhanden, ne? Okay. Und die Gelder sind, sagen wir mal, ins Ausland transferiert worden. Okay, das können wir jetzt alles gar nicht aufbröseln. Für mich ist interessant oder wichtig zu hören, hast du dich komplett von diesem Mann jetzt gelöst? Ja, ich bin zum Rechtsanwalt gegangen. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Geld mehr, um wegzuziehen. Und ich wohne, weil das Geld ja weg ist, und ich wohne in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ich habe eigentlich gedacht, das Ding ist durch, weil die auch das Haus verkaufen wollten. Na, ich frage es nochmal, eine ganz klare Frage. Hast du dich von diesem Mann gelöst? Erstmal emotional. Ja. Ja, so. Aber der ist irgendwie immer noch in deiner Umgebung, oder was? Richtig. Und das ist wie so ein Geist. Und ich habe auch mit den Nachbarn gesprochen, die Eigentum haben, die also mir geraten haben, wegzuziehen, weil die eben diese ganze kriminelle Geschichte Jahre, Jahrzehnte fast mitbekommen haben. Lässt der dich denn jetzt in Ruhe auch? Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich ihn sonst anzeigen würde und so weiter. Aber jetzt geht er rum und erzählt, ich wäre irre, ich wäre eifersüchtig, ich wäre krank. Ne? Aber man trägt ja, wenn man so etwas erlebt hat, schon eine Verletzung mit sich herum. Oder zumindest ist man sehr seelisch, psychisch irritiert, wenn sowas passiert ist. Über sich selbst auch. Ja, also ich bin im Moment wie betäubt. Also ich kann das gar nicht fassen. Aber ich bin froh, dass ich also selber keine Drogen nehme und auch nichts an, also dass ich bei klarem Verstand immer gewesen bin und dass jetzt im Grunde selber alles, wenn es auch länger gedauert hat, dann verstanden habe. Ne? Denn wie lange liegt das jetzt zurück, dass du von der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich habe mich jetzt wirklich emotional von dem getrennt, wie lange liegt das zurück? Das ist, Mitte Juli. Ja, das ist alles noch recht frisch. Richtig. Und du hast das dass Gefühl, ich also, ja. Und du hast das Gefühl, dass du noch betäubt bist von der ganzen Geschichte. Ja, ich hatte also schon mal versucht, dann auch wirklich einen Kontaktabbruch zu machen, aber ich hatte auch jemand anders kennengelernt. Mhm. Aber er brauchte mich eben noch für seine, ja, in Anführungsstrichen, gute Sozialprognose, die er aber nicht hat. Ne? Er hat eine schlechte Sozialprognose und trotzdem aber jetzt, er müsste auch noch 2 Jahre im Gefängnis sitzen. Ich rate dir dringend, dass du dich da komplett rausziehst und du überhaupt nichts mehr für den machst. Richtig, Domian. Nur ich habe jetzt auch das Problem, dass ich habe mit einem anderen Nachbarn gesprochen, der hatte mir gesagt, zieh bloß nicht hier weg, dann lässt du ihn ja noch gewinnen. Ne? Mhm. Und ich glaube, so darf man gar nicht denken. Also ich ärgere mich halt, dass ich das Geld nicht habe, weil ich auf der einen Seite dann weggezogen wäre. Und meine Eltern, die wissen das grob und die haben gesagt, ich sollte wohnen bleiben. Ich sollte nicht wegen solchen Leuten wegziehen. Ja. So, jetzt schlage ich vor, da uns die Zeit ein bisschen wegrennt, dass wir das ist schon völlig in Ordnung, dass wir das im Hintergrund weiter erörtern mit dir, wie du dich jetzt da verhältst und ob du wegziehst oder ob du nicht wegziehst und so weiter. Da sind ja noch viele Fragen, die offen sind. Deshalb bitte ich dich aufzulegen, Alexandra, und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen und dann habt ihr Zeit, ihr beiden, okay? Ja, danke, sehr gerne. Nochmal vielen Dank, Domi. Alles Gute und ich hoffe, dass dieser Spuk dann bald für dich vorbei ist und du da gut rauskommst. Ich arbeite sehr dran, danke. Das ist sehr gut. Liebe Alexander, alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Danke, Domian, dir auch. Tschüss. 0800 220 50 50 und weiter geht's mit Steven. Steven ist 24. Guten Morgen. Hallo. Hallo Steven, um was geht's bei dir? Ja, folgende Sache. Also ich bin seit circa 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und seit, ja, geschätzt 4 Monaten bekomme ich halt mit, beziehungsweise durch Erzählungen von ihr, dass sie halt anfangs immer von demselben Mann geträumt hat. Mhm. Kennt sie diesen Mann? Nein. Nein, also irgendwie eine Fantasiegestalt. Es ist irgendwie eine Fantasiegestalt, von dem sie immer wiederkehrend geträumt hat, Nacht für Nacht. Mhm. Und das Ganze dann sich irgendwie weiterentwickelt hat, und jetzt auch so weit lief, dass sie halt geheiratet haben. Sie trägt auch dieses sogenannte Hochzeitsdatum am Schlüsselbund. Moment. Wer hat geheiratet? Sie hat im Traum diesen Mann geheiratet. Sie hat im Traum diesen Mann geheiratet. Und was trägt sie am Schlüsselbund? Das Hochzeitsdatum. Also an ihrem realen Schlüsselbund trägt an sie... An ihrem realen, also genau da, wo der Haustürschlüssel, der Autoschlüssel, da trägt sie halt, das ist... Eine kleine Figur mit einem Datum unten dran. Das Datum, an dem sie das geträumt hat? Genau. Warum? Was ist das denn für ein Quark? Ja, es ist eine sehr... Ich frage mal gleich, was soll denn das? Ja, es ist eine sehr verrückte Sache. Also es ist halt, die Beziehung leidet halt sehr drunter. Naja, klar. Weil man hört halt einfach nichts anderes mehr. Also es ist egal, ob es bei mir ist oder ob es bei ihrer Schwester ist, also so im näheren Umfeld. Wissen die Leute auch von? Das heißt, sie erzählt das auch fleißig rum? Ja, also... Aber die Leute halten sie doch ein bisschen für ein bisschen Banane, wenn die das rum erzählt, oder? Also teilweise ja. Also es ist so, in ihrer Familie kann sich auch niemand erklären. Wie heißt denn dieser Mann? Lukas. Lukas, ach so, er hat also auch einen Namen, Lukas. Er hat auch einen Namen, also sie trägt auch... Sie hat eine Art Bettelarmband mit kleinen Anhängern. Mhm. Da trägt sie auch die Initialien, also ein L am Armband. Das ist ja völlig... Das habe ich noch nie gehört, sowas. Nochmal, wir halten fest. Lukas kommt nur in ihren Träumen vor, in ihren realen... Genau, also in den realen Nachtträumen. Ja, genau. Also ich habe mit ihr auch schon wirklich mehrere Stunden drüber gesprochen, weil ich halt auch einfach... Ich bin einfach nicht durchgestiegen. Mhm. Wie beschreibt sie denn Lukas? Wie sieht denn Lukas aus? Braun, sportlich, also braune Haare, sportlich. Hm. Und wie siehst du aus? Ja, ich bin eigentlich fast so ziemlich aus meiner Haarfarbe, bin das Gegenteil, ich bin blond, bin zwar auch groß, sportlich, ja, aber es trifft halt auf dieses Bild überhaupt nicht drauf zu. Also Haarfarbe, Augenfarbe ist völlig anders. Frage ich mich natürlich gleich, was mit eurer Beziehung los ist. Genauer gefragt, wie sie eure Beziehung sieht. Ja. Ja, das ist wie gesagt, wir haben schon viel drüber gesprochen. Was ist, sie sieht halt, dass bei uns alles in Ordnung ist. Für sie ist das halt auch, wie soll man sagen, sie lebt quasi in ihrer eigenen Welt, wenn es darum geht. In Gedanken, in Gedanken schläft sie oder im Traum schläft sie auch mit Lukas. Ja, ja. Und denkt sie auch an Lukas, wenn sie mit dir schläft? Das hat sie mir so direkt noch nicht gesagt. Also ich tippe mal ja. Ja, wahrscheinlich. Also, wie empfindest du denn das? Wie ist das für dich in deiner Rolle, da einen Lukas, einen imaginären Lukas zwischen euch liegen zu haben? Das ist halt, wenn man es so betrachtet, für mich, ich verstehe es halt alles zum größten Teil gar nicht. Also ich steige halt gar nicht wirklich dahinter, wie es überhaupt so weit kommen kann. Weil für mich ist es doch sehr surreal. Also ich wage auch irgendwie zu bezweifeln, dass sie wirklich in ihren tiefen Nachtträumen so oft von diesem Lukas träumt. Vielleicht sind das ja, also in den Gesprächen her, die ich mit ihr geführt habe, beziehungsweise auch, wenn ich mit ihrer Schwester darüber gesprochen habe, weil die ja genauso viel davon weiß wie ich im Grunde genommen, heißt es eigentlich, dass sie jede Nacht von ihm träumt. Also wirklich immer wiederkehrend quasi wie ein zweites Leben führt. Sie hat ihn ja immerhin geheiratet. Das heißt, sie führt wirklich da in der Traumwelt ein Parallelleben zu ihrem Realleben. Genau. Was sagt denn die Schwester zu dieser Merkwürdigkeit? Ja, ihre Schwester versteht es halt gar nicht. Also wir haben ja auch schon angeboten, dass man vielleicht irgendwie zusammen einen Psychologen aufsuchen könnte. Das hat ihre Schwester ja auch schon angeboten. Nur das stößt halt eigentlich mehr auf Ignoranz ihrerseits. Gibt es denn irgendjemanden im Umfeld, der das weiß, der das gut findet? Soweit ich weiß, nein. Also das stößt bei den Leuten, die es wissen, auch mehr auf Verwirrung. Auf Befremden. Genau. Ja. Vorher, bevor Lukas auftauchte, war alles normal? Also es ist bei uns alles in Ordnung. Es war auch vorher alles normal. Also sie hat halt vorher oft davon erzählt, dass sie halt viel träumt. Aber ich denke mir halt, das kann ja auch was recht Normales sein. Schlaft ihr viel miteinander noch? Ja, eigentlich schon. Und hast du da einen Unterschied bemerkt, seitdem Lukas da ist? Ja, es ist vielleicht ab und zu, dass bei ihr vielleicht die Lust mehr da ist als vorher. Ach so, sogar mehr. Ja. Wenn man doch mal dann in ihren Kopf schauen könnte, was da währenddessen abgeht. Ja, das funktioniert leider nicht. Wie gesagt, wir hatten viele, viele Gespräche. Hast du sie gefragt oder hat sie eine klare, wirklich, du hast gerade eine Andeutung gemacht, eine klare Äußerung gemacht, was sie für dich empfindet? Sie sagt mir halt bis heute noch, dass bei uns in der Beziehung alles in Ordnung ist, dass sie glücklich ist. Was heißt das? Es ist alles in Ordnung. Heißt das, sie liebt dich? Sie sagt es zumindest, ja. Glaubst du sie? Ich bin mir halt langsam dessen auch nicht mehr ganz bewusst, weil, ich sehe halt auf der einen Seite mit dem zeitlichen Aspekt, dass man nun mal halt schon knapp über 2 Jahre zusammen ist. Nur ich weiß halt auch nicht, wie das dann in Zukunft weitergehen soll. Bist du eifersüchtig auf Lukas? Ja, so ein bisschen eigentlich schon, weil man teilt ja quasi, das hört sich vielleicht verrückt an, aber man teilt sein Leben ja mit jemandem, auch wenn ich halt weiß, dass es denjenigen nicht gibt, aber... Wie oft und wie viel spricht sie bei dir über Lukas? Also anfangs sehr viel. Mittlerweile wurde es weniger. Also mit mir in der letzten Zeit ist es halt ab und zu, kommt es vielleicht alle 2-3 Tage mal vor, dass sie irgendwas erwähnt, dass sie geträumt hat, aber nichts Bestimmtes mehr. Vielleicht ist sie auch deshalb zurückhaltender, weil sie merkt, dass dich das doch anfängt zu nerven oder dich zu verletzen. Das könnte sein. Kannst du dir einen Reim darauf machen, dass sie dann auch noch mit den Initialen rumrennt und sogar das Heiratsdatum am Schlüsselbund trägt? Ja, für mich ist es halt momentan einfach, ich weiß es nicht, ob man es so nennen kann, einfach ein Hirngespinst oder ob es vielleicht einfach eine Art Besessenheit ist oder wirklich, ich weiß nicht, ob sie fest von überzeugt ist, dass das wirklich alles so abläuft? Also, Steven, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde und könnte das nicht lange mitmachen. Das ging mir tierisch auf den Senkel. Was immer da mit deiner Freundin los ist, das ist eine Sache, das gehört nicht in eine Beziehung. Selbst wenn sie öfters von irgendjemandem träumt, tut sie ja viel dazu, indem sie beispielsweise das an den Schlüsselbund hängt oder die Initialen an ihren Arm hängt. Warum tut sie das? Das finde ich verletzend für dich. Ich würde mich an ihrer Stelle fragen, wenn ich sie wäre und wenn ich mich kritisch beurteilen würde, würde ich mich fragen, warum träume ich so sehr von so einer Gestalt? Was ist da los? Das muss eine Ursache haben. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ja, das habe ich ihr halt in der Art auch gesagt, ob es halt irgendwas ist, wonach sie sich sehen. Ja, so. Und da ist der Vorschlag, zu einem Therapeuten zu gehen, finde ich sehr schlau und sehr, sehr hilfreich, wenn man da selbst nicht weiterkommt. Das Problem ist halt, dass sie das mehr damit verbindet, dass ich sie dann in dem Moment quasi als, auf gut Deutsch gesagt, als irre bezeichnen würde. Naja gut, man ist ja nicht gleich irre, wenn man zum Therapeuten geht. Ja, denke ich mir halt auch. Ja, da geht man hin, wenn man in irgendeiner Weise eine psychische, seelische Problematik hat. Und das ist eine Problematik, finde ich. Ja. Ich finde, das kann man so nicht hinnehmen. Und ich finde auch, dass du das Recht hast, da klar Position zu beziehen und zu sagen, pass mal auf, da muss jetzt was passieren. Ich habe da keinen Bock drauf, dass du mir von Lukas was erzählst und den auch noch heiratest und dann mit dem Schlüsselbund herumrennst. Ich finde, das Recht hast du. Völlig. Wo sind wir denn? Langsam muss ich halt auch selber sagen, dass das Maß halt langsam auch voll ist, weil... Ich würde auch nach einer gewissen Zeit die Achtung von meiner Partnerin verlieren, wenn die mir mit so einem Quatsch ankäme. Entweder ist es absoluter Unsinn, oder sie hat ein Problem, und wenn sie ein Problem hat, soll sie das erkennen und auch zu einem Arzt oder einem Psychiater oder Psychologen gehen. So, das ist der Weg. Alles andere ist Schmarrn. Na. Also schlag es ihr nochmal vor, sag ihr, dass das für dich wirklich ein Problem ist in der Beziehung und wenn sie das wirklich verändern will auch, dann soll sie sich professionelle Hilfe suchen. Ja. Mehr kann ich ja gar nicht sagen, Luca. Sag ich auch schon Lukas zu dir, entschuldige bitte. Das war jetzt nicht sehr nett, Steven. Ja, das ist halt eigentlich auch meine Ansicht, weil ich denke halt, dass so sonst ein Weiterleben zusammen nicht möglich ist. Nee, das macht einen verrückt. Das macht einen verrückt. Also ja. mach es so. Forder es. Und ich finde, dass du auch ein moralisches Recht dazu hast, das zu fordern. Da brauchst du jetzt nicht rücksichtsvoll zu sein. Du hast es schon mehrere Monate mitgemacht, nun ist aber auch gut. Nun muss sie mal was unternehmen und sich erklären und das darlegen, was los ist und warum das so ist. Also mach es und ich wünsche dir viel Glück dabei, wenn du ihr das so vorschlägst. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Steven, ciao. Tschüss. Hier ist der David. 18 Jahre. Guten Morgen, David. Hallo, Domian. Hallo, David. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich habe einen Freund und ich glaube, er möchte sich umbringen. Oh, das ist kein kleines Problem. Ja, das ist ja ein großes Problem, ich weiß. Ist das ein enger oder gar dein bester Freund? Ja, könnte man sagen, bester Freund. Aber der wohnt hier nicht um die Ecke. Wie weit entfernt wohnt er denn? Also ich wohne in NRW und der wohnt in Baden-Württemberg. Also ich kann jetzt nicht mal so eben zu ihm hinfahren. Wie lange kennt ihr euch schon? Ich kenne ihn jetzt seit über 1,5 Jahren. Und ist er so in deinem Alter ungefähr? Ja, der ist auch 18, genau. Ja, und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Ich habe ihn, glaube ich, mal angeschrieben, er hat zurückgeschrieben und dann hat sich halt so ein Mail-Kontakt entwickelt. Dann haben wir auch mal telefoniert, dann bin ich ihn auch mal besuchen gekommen. Also ich verstehe mich mit ihm sehr gut. Und wieso glaubst du jetzt, dass er ja vielleicht sogar selbsttötungsgefährdet ist? Weil er macht auf Facebook immer solche Andeutungen. Und er schreibt mir das auch, also jetzt so nicht direkt, aber zum Beispiel, er hat mir geschrieben, er möchte vor sich hin vegetieren, er hat es aufgegeben, weil seine Kindheit war nicht die beste. Und er hat auch halt körperliche Probleme. Nämlich? Welche? Also er wurde operiert, die Tage am Bauch, Er hat wohl irgendwelche, so eine Stoffwechselerkrankung. Und dann halt, ja, als Kind waren seine Eltern kaum da, er war immer auf sich alleine gestellt, dann hatte er noch so eine, sozusagen einen Babysitter bekommen, der halt ein bisschen krank war im Kopf, und der hat halt zu ihm gesagt, wenn du jetzt irgendwas machst, irgendeine Scheiße baust, bringe ich mich um. Oh, das ist aber schlimm für ein Kind. Ja, und dann ist im Mai diesem Jahre seine Tante verstorben und aktuell liegt sein Cousin im Sterben. Wohnt er denn noch bei seinen Eltern oder bei seiner Mutter? Ich glaube nicht, nein. Du glaubst nicht? Er wohnt halt, ich nenne es mal der wohnt bei seiner ich nenne es mal Pflegemutter, also bei seiner Professorin. Ach so, also. Aber der ist von zu Hause. Das heißt, er hat keine eigene Wohnung? Nein, nein. Er ist 18, der hat noch keine eigene Wohnung. Was macht er denn, macht er beruflich was oder geht er noch zur Schule? Der geht noch zur Schule. Ja. Und ich muss auch sagen, für sein Alter ist er relativ intelligent. Also wenn ich ihn mit ihm schreibe, manchmal kommt es mir so vor, als ob er ein Professor wäre. Also er ist ziemlich reif für sein Alter. Aber ja, er hat noch nie so ganz klar gesagt, ich nehme mir das Leben, ich kann nicht mehr. Das hat er noch nicht formuliert. Doch, das hat er mir auch mal so geschrieben. Das heißt, er hat keine Kraft mehr, er möchte nicht mehr weiterleben. Seine Freunde haben ihn nur betrogen, beleidigt, verletzt. Nun sagt man das ja manchmal so dahin, ich will nicht mehr leben, wenn man irgendwie schlecht drauf ist oder in einer Krise ist. Wie ernst nimmst du das? Also ich nehme es relativ ernst, weil, ja, es gibt zwar welche, die das immer so sagen, aber er sagt es nicht eher so seit einem Tag oder so, sondern schon seit mehreren Monaten. Und das wird jetzt auch immer extremer. Manchmal ist das auch so, dass ich überhaupt keinen Kontakt mehr habe. Das heißt, der meldet sich gar nicht mehr. Und ich weiß es, wahrscheinlich hat er sich auch mal versucht umzubringen, weil er wohnt ja bei einer Professorin und die hat relativ viele Medikamente im Keller. Und ich weiß jetzt nicht genau, welchen Zugriff er jetzt darauf hat. Ja gut, aber wenn da schon mal was passiert ist, dann sind ja alle alarmiert und man wird ihm geholfen haben, wenn er das schon mal versucht haben sollte. Ja, normalerweise schon, aber irgendwie interessiert er keinen für den. Also er ist auf sich ganz allein gestellt. Ja gut, aber wenn er Medikamente genommen hat und im Bett lag und man ihn gefunden hat, weiß man ja, was los ist. Ja, weil er ist ja auch schon in Behandlung seit 8 Jahren. Ach, er ist in Behandlung. Und er war schon bei mehreren Psychologen. Da habe ich mal gesagt, wechsel den mal. Da hat er auch gesagt, ich war schon in Berlin, in Hamburg. Die Psychologen, das hilft mir irgendwie alles nicht. Und er hat auch Depressionen. Dann bist du aber in einer ganz schwierigen Situation. Du bist weit weg, du bist auch noch recht jung. Ja. Das Verhältnis ist ja nur auch nicht so mega eng, sondern es ist so eine Freundschaft mit Abstand, eine Fernfreundschaft, kann man sagen. Du hast gar keinen Zugriff zu seinem Umfeld. Oder könntest du auch diese Professorin, bei der er da wohnt, könntest du die anrufen? Ja, jetzt nicht direkt, weil ich habe jetzt nicht die Nummer von der Professorin. Also ich habe jetzt die Nummer von ihm. Also dann müsste ich mal fragen, ob er die mir gibt, weiß ich nicht. Also de facto bleiben dir nur ganz wenige Möglichkeiten, dass du ihn nochmal, das hast du aber jetzt auch schon gemacht, dass du ihn nochmal animierst, sich professionelle Hilfe zu suchen, und wenn die Hilfe, wo er bisher war, wenn das nichts bringt, dass er jemanden neuen sucht. Aber das hast du ja gesagt schon. Genau, und da hat er mir halt geschrieben, dass er schon halt bei vielen Psychologen war und das anscheinend nichts bringt. Okay, so, das kannst du jetzt nicht beurteilen, ob das alles stimmt, und die Hintergründe weißt du gar nicht. Dann, wenn du dir noch größere Sorgen machst, dann solltest du eigentlich mit dieser Pflegemutter, bezeichnen wir sie mal so, mal Kontakt aufnehmen und da Alarm schlagen. Okay. Also, man kann es ja mal ausprobieren. Du weißt ja auch nicht genau, wie die Verhältnisse da sind. Also das ist jetzt die einzige Möglichkeit, an ihm ranzukommen. Ja, ich überlege gerade jetzt gemeinsam mit dir. Wenn es ganz hoch akut ist und wenn er sagt, hier, ich stehe gerade davor, hab 50 Schlaftabletten vor mir, ich will die jetzt einnehmen, dann kann man auch noch die Polizei alarmieren. Das ist dann die letzte Möglichkeit. Aber ich würde erstmal an deiner Stelle über diese Frau gehen. Vielleicht findest du der ja doch ein offenes Ohr. Ansonsten sind deine Hände recht gebunden. Du kannst da gar nicht viel machen. Du bist weit weg. Ja, ich merk's. Das ist eine missliche Lage. Wenn man mit ihm schreibt, kann man ja nicht viel bewirken, überschreiben. Nee. Das heißt, ich müsste ihn, wenn dann treffen, aber er wohnt nicht direkt um die Ecke, dass ich mal da eben so hinfahren kann. Und du weißt auch nicht, ob das alles so stimmt, was er schreibt. Das kann man ja auch überlegen. Nicht direkt, aber ich nehme es schon relativ ernst, weil ich kenne schon eine gewisse Zeit und er ist auch sehr, also ich verstehe ihn, mich mit ihm so gut, dass wenn ich ihn schon 10 Jahre kenne, also ich vertraue ihm völlig, er vertraut mir auch, er hat mir auch die Sachen erzählt, was früher passiert ist mit seiner Kindheit, also ich nehme das schon ziemlich ernst. Du hast ihn einmal besucht, sagst du, ne? Mehrmals. Mehrfach, achso. Halt nicht so oft, halt nicht jede Woche. Hast du ihn denn dann zu Hause besucht? Ja. Dann müsstest du doch diese Frau auch kennen, bei der er wohnt. Wo ich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich bei ihm war, war er alleine. Also da war keine Ahnung, ob die arbeiten war oder was die überhaupt macht. Wohl, die wird irgendwie Professorin irgendwie mit Medikamenten handeln. Vielleicht ist sie auch Ärztin sogar. Also wir tappen da so ein bisschen im Dunkeln. Also ich habe dir jetzt die Ratschläge zunächst mal gegeben. Also ich würde an deiner Stelle erstmal Kontakt mit der Frau aufnehmen. Ich möchte aber auch nochmal, dass meine Psychologin dir auch nochmal vielleicht einen Tipp gibt, dann doppelt hält besser. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an, David. Ja, das wird besser. Ja, das machen wir. Ja. David, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, mach ich. Danke für deine Hilfe, Domian. Sehr gerne. Tschüss, David. Ciao. Okay, tschüss. 1:31 Uhr haben wir, ihr Lieben. Zeit, euch das Thema nächste Woche zu sagen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben wir natürlich wieder Themennacht und das Thema nächste Woche heißt: Ich schäme mich für mein Kind. Wer von euch schämt sich für sein Kind? Vielleicht, weil es kriminell ist oder weil es gewalttätig ist, vielleicht, weil das Kind homosexuell ist, behindert, entstellt, drogenabhängig oder asozial. Oder vielleicht fällt es euch auch schwer, euer Kind anzunehmen, weil es, das wäre jetzt ein Extrembeispiel, vielleicht ein Kind aus einer Vergewaltigung ist. Also, das Thema heißt, ich schäme mich für mein Kind. Wenn ihr gerne mit mir darüber nächste Woche sprechen wollt, dann meldet euch bitte unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor und während der Sendung an. Das Thema, ich schäme mich für mein Kind. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Gertrud. Gertrud ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen. Dankeschön, dass ich durchkam. Sehr gerne. Hallo Gertrud. Und was geht's denn bei dir? Ich habe ein großes Anliegen und zwar habe ich seit 4 Wochen einen lieben Partner in Amerika, in New York kennengelernt über Skype, der sich unsterblich in mich verliebt hat. Über Skype verliebt? Ja, ich auch. Du auch, ja, ich frag nur, ja. Ich zittere am ganzen Körper. Das Problem ist, er ist 56, ich bin 67. Das ist ein Problem? Das Problem, ja, für mich eigentlich nicht, auch für ihn nicht. Finde ich allerdings auch, das ist nur wirklich kein Problem. Der Ozean, ja gut, den kann man überdenken. Ich habe viel in meinem Leben mitgekriegt, meine erste Eheschläge, die zweite Ehe, ist mein Mann gestorben nach Krankheit, hat mir viel Schulden hinterlassen. Dann wurde ich oft ausgenutzt, auch von meinen Eltern. Und jetzt habe ich mich wirklich mal mit mir selber beschäftigt und lerne einen Menschen kennen, der mich liebt, der mir den 3. Heiratsantrag macht. Wie? Ihr kennt euch erst 4 Wochen? 4 Wochen, ja. Und er hat dir schon 3 Heiratsanträge gemacht? Ja. Über Skype nur? Ja, wir kennen uns vom Bild her. Also ja, aber nochmal die Frage, gut, ihr skypt jetzt miteinander, das ist mir schon, ja. Verstehe ich schon, aber wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Er hat mich irgendwo mal angefunkt, also und irgendwo ging das dann ratzfatz. Ist er Amerikaner? Ja. Wie kommuniziert ihr miteinander? Ich kann ein bisschen Englisch und wir schreiben und übersetzen. Ja. Geht ganz gut. Ja. Also ich freue mich natürlich jetzt für dein Glück und deine Euphorie, liebe Gertrud. Aber ich appelliere jetzt ein bisschen auch an deine Vernunft. Ein bisschen Vorsicht. Das Ganze läuft erst 4 Wochen. Ja. Und du kommst jetzt im November nach Deutschland mit seinen Zähnen und holt mich. Ich habe es nicht verstanden. Er kommt nach Deutschland und dann? Ja. Und dann? Und holt mich und möchte mich mitnehmen. Für immer? Ja, ich werde meine Wohnung nur nicht ganz aufgeben, aber... Nein, das darfst du nicht machen, um Gottes Willen. Der soll mal... Hat der Kohle? Hat der Geld? Weißt du das? Ja, ja. Einen guten Beruf. Einen guten Beruf. So, dann, das ist ja nur keine große Entfernung heutzutage mehr, New York, Deutschland. Dann soll der soll mal schön hierher kommen, dich besuchen. Macht er auch. So, und dann könnt ihr erstmal ein paar Wochen euch beschnuppern hier. Und dann gucken wir mal weiter. Dann fliegt er erstmal wieder zurück. Und dann kann er Weihnachten vielleicht nochmal kommen oder du fliegst da runter. Aber um Gottes Willen doch nicht gleich alle Zelte hier abbrechen. Nein, mach ich nicht. So klug bin ich schon. Du bist ja völlig durch den Wind, wie ein junges Ding. Ja. Ja, das ist ja auch sehr nett. Ich bin ja am ganzen Körper. Ja, ich finde es auch wunderbar. Ich freue mich auch für dich. Aber denken, weil es ist schlimm. Gertrud, ich finde das ja toll. Um 180 Grad gewendet. Bitte? Dein Leben? Ja. Ja, wie gesagt, ich will es ja auch nicht mies machen, aber ich ein bisschen trete ich gerade auf die Bremse. Und versuche mal den vernünftigen Teil deines Gehirns zu erreichen. Der andere Teil ist ja völlig durcheinander im Moment. Lernt euch da erstmal richtig kennen. Ja. Dann macht es doch noch viel mehr Spaß, sich für sowas Großes zu entscheiden. Euch drängt doch niemand. Nein, das tut niemand. Also nochmal. Das ist einfach schön. Er kommt. Du kannst es nicht. Ich bin sowas von emotional auf ihm. Das ist unwahrscheinlich. Ich liebe ihn ohne Ende. Ja, das glaube ich ja auch. Aber ist ja auch schön, wenn man erstmal jemanden vis-à-vis erlebt hat, wenn man real vor einer Person gesessen hat. Ich werde es versuchen. Also, der kommt jetzt im November hierher. Und was ist dann genau geplant? Dass er, so hat er halt geschrieben, er bringt mir einen Verlobungsring mit. Mhm. Und die Heirat, also, dass ich ihn heirate. Und er kommt mit seinen Söhnen und dann wird er einige Tage da bleiben. Und ich habe mich entschlossen heute, wenn er mich sofort mitnimmt, fahre ich sofort mit. Oder fliege mit. Ich würde es nicht machen, Gertrud. Warum? Warum so schnell? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht mehr alleine sein daheim. Das kann ich gut verstehen, aber... Ich habe zwei Kinder, aber es ist alles so... Ich verstehe die Eile nicht. Was soll das? Warum so eine Hektik jetzt? Ich weiß es selber nicht. Schau mal, wenn er jetzt... Er bringt sogar seine Söhne mit. Ja, die sind schon groß, also erwachsen. Mhm. Freuen sich auf mich. Ja, das finde ich auch alles sehr schön, aber man könnte ja wirklich erst mal ein paar Wochen miteinander hier in Deutschland verbringen und danach dann entscheiden, wie es weitergeht. Wenn ihr im Januar zusammenkommt, für immer wäre es ja auch noch früh genug. Ja, das stimmt. Ich habe einfach Sorge, dass du da in irgendwas reinrennst, was hinterher ein großes Unglück vielleicht für dich werden könnte, was du jetzt natürlich nicht denkst, ich weiß. Aber ich sage es dir als Außenstehender, wohlwollend gesonnener Mann. Ja, Ich freue mich für deine... Deswegen habe ich dich auch angerufen. Ja, wie gesagt, ich finde es super schön und freue mich wirklich für dich. Aber lasst euch ein bisschen Zeit. Das würde ich jetzt jungen Leuten genauso sagen, wie ich es dir sage. Das ist Wahnsinn. Ihr kennt euch 4 Wochen und dann nur über Skype. Da heiratet man noch nicht. Und da wandert man auch noch nicht deswegen wandert man auch noch nicht aus. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Liebe Gertrud, melde dich doch nochmal bei mir. So vielleicht vor Weihnachten, wenn es irgendwie geht und wenn es aus den USA ist, schreib uns, dann rufen wir dich zurück. Ja? Okay, ja. Ich möchte einfach wissen, wie es dir geht und wie es weitergegangen ist. Ja, mach ich. Wie auch immer, großes Glück wünsche ich dir. Ich sag dir Dankeschön. Gerne, tschüss. Tolle Sendungen machst du. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Sehr viel. Bis dann, tschüss. Schönen Abend an alle. Ja. Ja. Mann, die Gertrud. Je aller, je doller, ne? Das ist ja verrückt. Nach 4 Wochen Skype. Da wäre mir sehr mulmig. Hier ist unsere Else. Else, 70 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Else. Ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's? Ich freue mich auch, dass ich dich erreicht habe. Das hat mit meiner Kindheit was zu tun. Mhm. Irgendwie ist das so, jetzt, je älter ich werde, je mehr denke ich immer wieder daran. Aber ich möchte nicht immer so viel daran denken. An was denkst du denn da genau? An was ich da denke, an die Schläge und an die Ungerechtigkeiten und das alles. Wer hat dich denn geschlagen? Meine Mutter. Das heißt, die Mutter hat sich dir gegenüber sehr schlimm verhalten, als du Kind warst? Ja. Die ganze Kindheit? Meine Schwester auch. Bitte? Meine Schwester hat auch viel Schläge gekriegt. Ihr war zwei Mädels. Ja, und 4 Jungs. Aber die Jungs, die mochte sie, aber die Mädchen mochte sie nicht. Was hat denn deine Mutter mit dir insbesondere gemacht? Meine Mutter hat mit mir insbesondere gemacht, also fehlgeschlagen. Tja, und ich musste auch sehr viel arbeiten für sie. Mhm. Das heißt, Haushalt machen, auch wie ich noch klein war. Haushalt machen, so gut es ging. Und wenn ich was nicht richtig gemacht habe, dann habe ich natürlich sofort Schläge gekriegt. Und wie hat sie dich denn geschlagen? Ja, schon mal mit dem Holzscheit oder mit dem Stocheisen oder so. Mhm. So auch, dass du verletzt warst? Ja. Was hat sie da gemacht, dass du verletzt warst? Gar nichts. Ich durfte das keinem sagen. Nee, ich meine, wie hat sie da zugeschlagen? Was hat sie genau gemacht, dass du dann verletzt warst? Sie hat mit dem Stocheisen, dem Feuerhaken, in den Rücken gehauen. Mhm. Und überall halt eben hin, Arme und Beine. Oder dann war so eine Kante an der Wand und da hat sie uns dann mit dem Kopf dran geschlagen, mhm, bis wir runtergerutscht sind. Dann hat sie noch ein bisschen getreten. Das heißt ja, dass du Verletzungen im Kopf oder Gehirnerschütterungen quasi hattest. Ja, ich hatte auch mal einen Jochbeinbruch. Wie ist das passiert? Ja, das, wie sie mir ja mit dem Kopf an die Wand geschlagen hat. Mhm. Aber sie ist nicht mit mir zum Arzt gegangen. Dadurch habe ich jetzt ein etwas schiefes Gesicht auch. Ach so, du warst nie mit diesen Verletzungen dann beim Arzt? Nee. Sie hat das alles dann zu Hause auskuriert, mehr oder weniger? Ja. Und dann durfte ich nicht in die Schule gehen. Mhm. Dann war ich krank, hat sie gesagt, und ein Arzt hat sie auch nicht geholt und ich weiß es nicht. Ging das deine ganze Kindheit so? Das ging meine ganze Kindheit so, ja. Bis zu welchem Alter? Bis zu 16 Jahren, dann habe ich geheiratet. Hat sie dich mit 15, 16 auch noch geschlagen? Ja, klar. Sie hat mich immer geschlagen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch einen Vater in der Familie gab. Wie hat der sich verhalten? Meine Mutter hat immer zu uns gesagt, also wenn ihr irgendwas sagt, dann schlage ich euch tot. Ja. Und auch wenn ihr was dem Vater sagt, und wenn mein Vater gesagt hat, hör mal, was ist denn damit passiert, wenn er gesehen hat, oder blaue Flecken, ja, wir wären zu doof, wir fielen immer die Treppe runter und würden irgendwo vorrennen. Und das hat der Vater geglaubt? Ja. Das war auch komisch, wenn das mehrfach passiert. Ja. Ich glaube nicht, dass er das so geglaubt hat. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist, wenn wir da waren und mein Vater war da, dann hat er immer gesagt, sei ruhig, ich sag, ich war da. Deswegen glaube ich, dass er das nicht so geglaubt hat. Mhm. Du hast dich deinem Vater aber nie mal anvertraut und hast... Nee, das habe ich mir nicht getraut. Ja. Das hätte meine Mutter dann sofort rausgekriegt. War denn der Vater viel zu Hause, normal zu Hause? Nein, mein Vater war arbeiten meistens. Mhm. Und das Gleiche hat sie mit der Schwester auch gemacht? Ja. Mhm. Und nicht so extrem, die ist 3 Jahre jünger. Ich war das älteste Mädchen. Aber dann habe ich noch einen kranken Bruder, der konnte nicht sprechen. Mhm. Der hat immer geschrien, hat alles unter sich gemacht. Und mhm, den hat sie nur behalten wegen dem Pflegegeld. Die kriegte damals schon 720 Euro dafür. Mhm. Und hat den auch nicht gut behandelt? Nein, den hat sie auch geschlagen. Da hat sie ja noch schlimmere Sachen mitgemacht. Bitte? Da hat sie noch viel schlimmere Sachen mitgemacht. Der Junge hat noch schlimmere Sachen mitgemacht. Sie hat mit dem schlimmere Sachen gemacht. Ja. Was denn noch? Sie hat dem nur trockenes Brot gegeben und Wasser. Mhm. Und weil er das dann nicht so lange vertragen konnte, hat er das aufgebrochen. Und meine Mutter hat den dann geschlagen und hat ihm dann immer wieder in den Mund gesteckt. Wie schrecklich. Habt ihr denn, ihr Mädchen, genug zu essen bekommen? Nein. Ich habe da immer aus der Mülltonne gesucht, oder? Wir haben halt die Mehlbeeren von der Hecke gegessen, oder? Mhm. Früher waren die gegessen. Wenn die Leute die Kartoffeln und die Nudeln abgeschnitten hat, da waren die Rohre was größer als die heute. Mhm. Und da kamen da Kartoffeln und Nudeln raus und die habe ich dann gesammelt für uns. Und die anderen, die Jungs, deine Brüder, die haben gute Sachen bekommen zu essen? Nee, die haben auch nicht gute Sachen zu essen gekriegt. Ah ja. Weil meine Mutter, die hat viel getrunken. Mhm. Mein Vater auch. Und manchmal waren die eine ganze Woche weg oder so. Dann waren wir alleine. Ja, eigentlich waren wir dann froh, dann kriegen wir keine Schläge. Mhm. Mhm. Das klingt so nach einer Kindheit vollkommen ohne Freude. Ja, genau. Es gab keine Freude an keinen Tagen. Nee. Es gab auch keine, mal einen Um eine Umarmung, eine Zärtlichkeit, nichts? Nein. Wenn ich wollte auch mal gerne, dass meine Mutter mir den Arm nimmt, aber der hat mich dann immer weggeschubst. Mhm. Oder wenn ich meinem Bruder helfen wollte, der krank war, ne? Mhm. Und ich habe mich da vorgestellt und hat mich einfach auf Seite geschmissen. Was ist denn? Trotzdem weitergemacht. Ja, was ist denn aus dem kranken Bruder geworden? Ja, passen Sie auf, dann habe ich mit 16 geheiratet und meine Schwester ist dann auch später abgehauen von zu Hause. Mhm. Und dann habe ich bei der Fürsorge angerufen und habe gesagt, sie sollen sich mal um meinen Bruder kümmern, was die alles so mit dem macht. Mhm. Ja, und dann ist da einer gewesen, dann hat sie, sollte Vormund sein von meinem Bruder. Ja. Aber der hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Das heißt, er blieb bei der schrecklichen Frau. Mhm. Genau. Wie lange hat er den auch? Wenn der draußen am Stuhl, da hat sie den gefesselt auf dem Stuhl, draußen am Bürgersteig und hat den angebunden. Also was. Und die Leute, die haben nichts gesagt. Ist der arme Mensch denn dann irgendwann befreit worden von deiner Mutter? Ja. Dann habe ich natürlich wieder angerufen da und meine Schwester auch. Wir haben gesagt, das geht so nicht. Sonst sollen wir mal zum Amtsgericht gehen und so was haben wir dann gesagt. Mhm. Ja, und dann ist er da weggekommen. In ein Heim? Ja, ja. Mhm. Ja. Wissen Sie, und jetzt ist mein Bruder 61 Jahre. Sie glauben nicht, der kann laufen, der kann alleine essen, nur sprechen kann er nicht. Das heißt, wenn er richtig gefördert worden wäre früher, wäre es ein ganz normales Leben gewesen. Ja. Du bist jetzt 70 Jahre alt. Übrigens, ich duze dich und dann duze du mich bitte auch. Dann ist das dann ist das eine Ebene. Else, wie lange hat denn die Mutter noch gelebt? Meine Mutter wurde 71. Dann, das heißt, in welchem Jahr ist sie gestorben? Ich weiß es jetzt nicht. Du weißt es nicht mehr. Hattest du den Kontakt hinterher, nachdem du ausgezogen warst, noch mit der Mutter? Ich habe so lange Kontakt gehabt, bis ich meinen Bruder da raus hatte. Ich habe immer geguckt, dass ihm nichts passiert. Mhm. Das heißt, du hast den Bruder letztendlich gerettet. Oder ihr habt den Bruder gerettet. Mhm. Ja. Gab es irgendwann noch mal eine Aussprache mit der Mutter? Nein. Mit meiner Mutter gab es eine Aussprache. Wenn ich dann dahin gekommen bin und ich wollte meinen Bruder besuchen, dann war ich noch nicht ganz zur Tür drin. Ich habe kein Geld und Fahrgeld kann ich dir nicht geben. Zu essen habe ich auch nichts. Mhm. Aber als ich was gesagt habe, sonst nichts. Warst du an ihrem Sterbebett? Nee. Welches? Meine Mutter war nicht am Sterbebett. Meine Mutter hat einfach den Gehirnschlag gekriegt. Ach so. Und dann waren wir nicht am Sterbebett. Wir waren zwar auf der Beerdigung, die mussten sie auch alle bezahlen. Was hast du bei der Beerdigung empfunden? Überhaupt nichts. Mhm. Alle nicht. Mhm. Mein Bruder hat gesagt, weißt du was, wir wollen jetzt noch ein paar Frikadellen, dann schmeißen wir die da rein, dann hat sie uns zu essen. Mhm. Also, das alles. Aber nicht der kranke Bruder, weil der kann ja nicht sprechen. Nein, der andere Bruder. Mhm. Also die Beerdigung war, wenn dann nur Heuchelei, aber da hat keiner wirklich getrauert. Nee. Eine Heuchelei war ja nicht. Naja. Also das war eigentlich, als wenn sie einfach froh waren. Ach so, na gut, aber der Pastor wird ein paar warme Worte gesagt haben, oder? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Mhm, ja. Ich will das auch gar nicht. So, jetzt rufst du. Eine Woche später ist dann mein jüngster Bruder gestorben. Mhm. Weil der, den hat meine Mutter nämlich immer Alkohol gegeben, hat sie uns auch immer gegeben, wie wir klein waren. Mhm. Und der ist dann hinterher mit 32 Jahren an Alkoholvergiftung gestorben, also der war Alkoholiker. Wie schrecklich. Und jetzt wundert es mich nicht, wenn du mit 70 Jahren sagst, irgendwie kommt das immer wieder hoch und ich muss mich damit beschäftigen. Die Erinnerungen sind da. Ja. Ich will das auch gar nicht. Mhm. Manchmal will ich das nicht, aber das kommt, während ich schlafe, dann werde ich davon wach. Ist es dir denn so im Laufe deines Lebens gelungen, das so über Jahre wegzudrängen, die Vergangenheit? Nein. Nein, es war immer da. Mhm. Aber mein Mann war ja auch nicht so nett zu mir. Mhm. Der hat immer gesagt, was ich mache, das musst du, was ich will, das musst du machen. Mhm. Du bist jetzt nicht meine Frau und er hat mich auch dann schon mal zwischendurch vergewaltigt und so weit alles. Also ein schweres Leben liegt hinter dir, das kann man so sagen. Also du hast uns ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt erzählt, aber ich glaube, man kann sich vor Augen führen, aus was für eine Hölle ihr da gekommen seid. Und das war eine Hölle. Ja, was die Frau mit euch gemacht hat. Ja, meine Schwester. Denn wenn meine Schwester gefragt wird oder ich, wie unsere Kinder denn wären, sagen wir, waren Überlebenstraining, sonst war da nichts. Mhm. Ich finde, ich glaube ja, dass man nie zu alt ist, um sich auch eine Hilfe zu suchen. Ich rate dir dringend, nach einer professionellen Hilfe zu suchen, dahin zu gehen. Du wirst es alleine nicht schaffen. Du hast es jetzt 40, 50 Jahre nicht geschafft. Dann wirst du es jetzt auch nicht schaffen. Es tut gut zu sprechen. Wenn du bei einem Therapeuten bist, da kannst du reden und ihr könnt gemeinsam das versuchen aufzuarbeiten. Mach es unbedingt. Du kannst, glaube ich, nur gewinnen dadurch. Ja, werde ich auch machen. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Das heißt, meine Psychologin, und die kann dir auch noch einen Tipp geben, in welche Art von Therapie ganz gut wäre für dich. Ja. Und dann kannst du das ja dann demnächst in deinem Leben einfädeln, dass du es dann auch angehst. Ja, mache ich. Ja, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen viel Glück und es tut mir sehr leid, was du mir erzählt hast. Danke schön, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, danke. Tschüss, Else. Ciao. Tschüss. Und hier ist Klaus und Klaus ist 66. Guten Morgen, Klaus. Hallo, Klaus. Guten Morgen, ja. So Klaus, ich bitte dich, den Fernseher, den Ton vom Radio oder Fernseher. Alles weggenommen, sehr gut. Alles gut, alles sehr gut. Um was geht's? Ja, also ich habe folgendes Problem. Meine Frau ist vor 5, 6 Monaten abgehauen. Abgehauen? Ja, mit einem guten Bekannten. Ach je, nach wie vielen Jahren Ehe? 33. Oh. Ja, und nach 40 Jahren Bekanntschaft rund. Ach so, den Typ kennt ihr schon so lange miteinander? Ja, und der hat sich so langsam, so Stück für Stück dran gearbeitet. Was heißt denn abgehauen? Wohnt sie jetzt bei ihm? Ja. Mhm. War das eine Nacht- und Nebel-Aktion? Ich sag mal so, eigentlich hätte ich es früher erkennen müssen. Hm. Es war so, kennen Sie Polyneuropathie? Ja, aber du kannst es auch nochmal erklären für alle. Dann kann man nicht mehr so gut laufen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich eine Zeit lang eine Gehhilfe und so weiter. Und dann waren wir immer mit der VHS und der Les war der Leiter der VHS, der Reiseleiter auch. Mhm. Und wir haben da tolle Reisen gemacht nach England, nach Frankreich, nach weiß ich wo, nach Schottland. Mhm. Alles wunderbar. Mhm. Aber da war nie irgendwie, dass ich so sagte, also sondern einen guten Bekanntschaftsrat. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwann konnte ich ja nicht mehr, vor eineinhalb Jahren. Ja. Und dann kam es so, ich dachte, komm, jetzt will ich dir nicht das Leben verderben. Du kannst auch alleine fahren, das sind so viele alleinreisende Damen, Herren und sonst was, ne? Mhm. Das ist also gar kein Problem. Und dann kamen immer wieder so Sachen, ja, wir haben uns nochmal verabredet, wir gehen wandern, wir gehen zum Wintersport. Hä? Was ist das dann? Da hättest du schon hellhörig werden müssen. Ja, hätte ich hellhörig werden müssen. Und dann kam irgendwann der Tag, das ist, hör mal, wir gehen noch was essen und trinken, ich kann nicht mehr, also von Viersen, ich wohne in Krefeld, das war in Viersen, im Bahnhof war immer Anfang und Endpunkt der Reisen, ich bleib noch hier heute Nacht. Naja, gut, auch, ich wusste ja, mehrere ältere Damen hatten dann ein Familienhaus, eine Wohnung oder was, ne? Ist dieser Mann denn zu der Zeit solo gewesen oder auch in einer Beziehung? Ja, das weiß ich nicht so genau. Angeblich ist er nicht geschieden. Die Frau ist aufgrund seines Verhaltens irgendwann ausgezogen. Aber wenn ihr so viele Jahrzehnte gute Bekannte wart, dann weiß man doch um die privaten Verhältnisse. Ja, ich habe sie gesehen. Die ist ja teilweise mitgefahren und so weiter. Ne? Wie hat denn deine Frau das dann begründet, als sie weggegangen ist? Ja, ich habe mich anders entschieden. Ich habe mich arrangiert, hat sie dann anfangs gesagt. Mhm. Und irgendwann, dann kam der Tag, da habe ich ihn zur Rede gestellt. Ich sagte, lassen Sie das bitte. Mhm. Sie machen mir meine Ehe kaputt. Deine Ehe ist sowieso kaputt. Was willst du? Und wenn ich sie nicht kriege, kriegst du sie auch nicht wieder. Will er sie ermorden, wenn das irgendwie anders geht oder wie? War die Ehe kaputt? Ja, wir haben ein Kind und die Sache 33 Jahre, das ist ein bisschen abgeschliffen, ne? Kaputt, ich habe keine Freundin gehabt und nichts, ne? Aber ich glaube in der Tat, dass sie kaputt gewesen ist, sonst hätte sie sich gar nicht auf sowas eingelassen. Ja, kaputt. Was heißt kaputt? Naja, für sie kaputt. Sie hat keine Empfindungen mehr gehabt für dich. Ja, da ist ein wahres Wort dran. Mhm. Auch jetzt, ich kriege keine Partnerberatung. Ich habe eine Partnerberatung anberaumt bei der Diakonie in Krefeld und ist nicht drauf eingegangen. Wer ist nicht drauf eingegangen? Sie. Weil sie das gar nicht mehr will. Ja, also. Wie ist denn euer Kontakt im Moment überhaupt noch miteinander? Ja, sie kommt ab und zu vorbei und dann, sie leistet mir sogar gute Hilfsdienste, putzt mir den Boden teilweise schon so, mal oder so. Das macht sie. Bringt mir was zu essen mit, aber nicht täglich, ne, so alle 14 Tage. Mhm. Und ihre Sachen, die sind alle aus der Wohnung raus? Nee, eben nicht. Auch nicht? Nee, sie nimmt sich immer irgendwas mit und so und ja, so. Was, ja, was wir, sagt? Haben nicht einen, wir haben ja ein Einfamilienhaus ja. Und der komplette Kleiderschrank, der steht noch hier. Mhm. Und auch sonst, sie pickt sich was raus, die Rosinen, die nimmt sie sich mit. Ach für so. Den Winter, für den Sommer, Schuhe oder sonst was. Mhm. Aber ich habe den ganzen Krempel hier, ich stolper ständig. Was sagt sie denn, wie es weitergehen soll? Nein, scheiden lassen will ich mich nicht und du kannst auch hier wohnen bleiben. Mhm. Aber sie will nicht mehr zurückkommen. Ja, das ist eben, hat so sie... genau sagt sie das nicht. Ja, aber sie geht nicht zur Beratung, zur Eheberatung mit dir. Nee, keine Beratung und... Das, weißt du, das klingt so ein bisschen so, dass sie dieses neue Leben mal ausprobieren will, aber sich die Hintertür offen lassen möchte, zu dir zurückzukommen. So klingt das. Ja, das hoffe ich ja auch, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das eine Hoffnung ist, weil das ist kein Kompliment für dich. Nee, es kommt nur, ich werde so wütend, ich bin ein bisschen teilweise etwas, wie soll ich sagen, ich raste schon mal aus, ne? Ja, und, ich meine, das kann man ja auch verstehen in der Situation. Ich dachte, einen schlage ich tot von euch. Naja, das darf natürlich nicht kommen. Nee, da darf man, ich bin Katholik und ich bin gläubiger Christ. Nein, also, aber es muss, weißt du, was ich verstehen kann, Klaus? Also ich würde auch verrückt in deiner Situation, weil es keine klaren Verhältnisse sind. Ja, ich komme nicht zum Ziel. Ja. Selbst wenn ich jetzt eine gute Freundin hätte, früher hatte man so eine kleine Reserve und so, aber habe ich alles nicht mehr, weil ich vertraut habe 40 Jahre lang. Also im Prinzip muss es darauf hinauslaufen, dass sie eine klare Aussage macht, ja oder nein, nicht jein. Ja, das ist natürlich so. Wenn so, und da muss der Krempel auch aus dem Haus raus. Dann soll sie auch nicht mehr kommen und putzen. Dann ist Schluss. Dann war es das. Ja, nur wenn es so ist, es gehört uns gemeinsam. Gut, das ist eine Kapitalteilung dann, ne? Die müsste dann vorgenommen werden, ja. Ja, die tut nicht weh für das Geld, kriege ich auch woanders ein Apartment oder ja, was. Ja, genau, ne? Genau. Aber was weh tut, ist dann die Rentengeschichte. Ja, ne? Ja, na klar, das da hängt ja, viel wenn dran. Man dann so runterkommt und dann von dem Rest leben, das ist ziemlich schlecht. Mhm. Und selbst wenn ich mir jetzt eine gute Freundin zulegen würde, ich bin bei zig Partnerbörsen angemeldet und habe Angebote und nette Damen, die also auch gut zu mir passen würden. Mhm. Aber was ist denn, wenn ich jetzt jemanden hier sitzen habe auf der Couch? Wie würde sie da reagieren? Ja, dann sagst du, jetzt habe ich dich erwischt, sozusagen. Mhm. Aber letztendlich hast du das Recht, das zu machen, was sie auch macht. Ja, nur es ist ja hier in unseren Gefilden, ne? Ja, verstehe. Und dann hätte man einen Grund, mich zu verklagen. Naja, ich oder verstehe. Sonst, ja, ne? genau. Also, die Sendung ist gleich vorbei, Klaus. Das tut mir sehr leid. Ich finde, da müssen klare Verhältnisse geschaffen werden. Biete dir aber auch gerne an, dass wir dich nochmal anrufen. Dann besteht noch ein bisschen Zeit. Einverstanden? Ja, heute noch. Gerne, ja. Okay. Ja, okay. Dann leg du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Nacht Nami Strack. Ich wünsche euch jetzt ein schönes und gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Ja, schönes Wochenende, bis dahin. Tschüss.